1. Der Herr hielt sein Wort gegenüber Sire und erfüllte genau das, was zuvor versprochen hat. 2. Sire wurde schwanger und gebar Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, den Gott angekündigt hat. 3. Abraham gab seinem new Jebarinen Sohn, den Sire im zur Welt gebracht hat, den Namen Isaac. 4. Als Isaac acht age old war, beschnitt Abraham in Gemus der Anweisung, die Gott im zuvor gegeben hat. 5. Zu dem Zeitpunkt, als sein Sohn Isaac geboren wurde, war Abraham bereits 100 Jahre alt. 6. Sarah erklärt daraufhin, dass Gott ein Lachen bereitet haben Jeder, der Devon erfahr, mit Lachen word. 7. Sie fügte hinzu, dass niemand Abraham Jemal zugetraut hat, dass Sarah noch keine stillen word, obwohl Sie im Alter einen Sohn gebar. 8. Das Kind wuchs Herren und Word schließlich in Twont, woraufhin Abraham und diesem Tag ein großes Festmahl veranstaltet. 9. Als Sarah Jedoch bemerkt, dass der Sohn der Ägypterin Hago, den dies Abraham geboren hat, spottisch lacht, interveniert Sie. 10. Sie forderte Abraham auf, die Sklavin und ihren Sohn zu vertrieben, die diese nicht gemeinsam mit ihrem Sohn Isaac erben sollte. 11. Dies Forderung missfiel Abraham zutiefst, die es sich bei dem Jungen ebenfalls seinen eigenen Sohn handelte. 12. Gott weiß Abraham Jedoken, nicht wegen des Neben oder der Sklaven besorgt zu sein, sondern Sarah's Verlingen nachzugeben, die nach Kommenschaft durch Isaac definiert word. 13. Denik versichert Gott im, das auch den Sohn der Magd zu einem großen Volkmachen word, weil Abrahams nach Kommissii. 14. Nächsten Morgen gab Abraham Hagar brotend einen Wasserschlauch, legte das Kind auf die Schulter und schickte Sie in die Wüste von Beersheba. 15. Als der Wasserverrat im Schlauch aufgebrockt war, legte Sie den Neben erschöpft unter einen der dortigen Straucher. 16. Sie entfernte sich etwa einen Bogenschussweit, das Sterben des Kinds nicht mitanzahen zu müssen und begann laut zu weinen. 17. Gott hort die Stimme des Neben, woraufhin ein Engel Hagar vom Himmel her ansprach und Sie ermutigt, kein Angst zu haben. 18. Befahl den Jungen aufzuheben und festen der Hand zu halten, die Gott in zu einer bedeutenden Nation machen wollte. 19. Daraufhin offniet Gott die Augen, so dass Sie ein Wasserquell entdeckt, ihren Schlauch füllte und dem Neben zu trinken gab. 20. Gott stand dem Jungen bei, waren dieser in der Wüste aufwuchs und schließlich ein geschickter Bogenschütz word. 21. Ließ sich in der Wüste peran nieder, und sein Mutter wollte später ein Ehefrau aus Ägypten für in aus 22. Zu jener Zeit traten Abimelech und sein Feldherr Pickel und Abraham Herren und Stelten fest, das Gott in all seinem Tun unter Stutz. 23. Sie beten in einen Eid zu schworen, das weder Sie noch ihr nach kommen torschen word, sondern ihnen mit derselben Loyalität begegne. 24. Abraham erklärt sich bereit, diesen Eid zu leisten und die gefordert Verpflichtung einzugehen. 25. Gleichzeitig stellte Abraham Abimelech wegen eins Brunnen zur Reed, den dessen Diener sich unrechtmäßig angeeignet hatten. 26. Abimelech entgegnet Jedoch, das kein Kenntnis von diesem Vorfall gehabt haben erst hüt durch Abraham devon erfahr. 27. Daraufhin übergab Abraham im Schaf und Rinder als Zeichen ihrer Übereinkunft und bade schlossen einen formellen Vertrag. 28. Abraham sondert Jedoch sieben jung Schaf von der restlichen Herd AB und stellte Sie beseit. 29. Abimelech erkundigt sich nach der Bedeutung dieser sieben Lammer, die Abraham so awfully getrennt aufgestellt hat. 30. Abraham erklärt, dass die Name dieser Tier als Beweis dafür dienen soll, dass selbst diesen Brunnen gegraben habe. 31. Aufgrund dieses gegenseitigen Eids erhielt der Ort den Namen Beersheba, wasen die dort geschlossen Vereinbarung erinnert. 32. Nachdem Sie den Bund in Beersheba besiegelt hatten, kehrten Abimelech und sein Heerführer Pickel in das Land der Philister zurück. 33. Abraham pflanzte dort ein Tamarisk und betet zum Herrn, in dem Inals den Uigen Gott anrief. 34. in der Folgezeit hielt sich Abraham noch für ein langer Period als Gast im Gebiet der Philister auf.